Mein Funk war immer noch auf die allgemeine Frequenz geschaltet. Und nach mehr als einer Woche vollkommener Stille dröhnten mir plötzlich die Ohren, als lautes, erleichtertes Stimmengewirr auf mich eindrang. Wir standen im Zentrum eines Kraters, der knapp 1 Kilometer breit und tief war. Die Wände bestanden aus einer glänzend schwarzen Kruste, durchzogen von roten Adern, noch heiß, aber nicht mehr gefährlich. Da der Felsboden mit uns in die Tiefe gerutscht und etwa 40 Meter in die Kratersohle eingesunken war, als sie noch glutflüssig war, befanden wir uns jetzt auf einer Art Podest. Kein Taurier weit und breit. Wir rannten zum Schiff, versiegelten es, ließen kühle Luft einströmen und schälten uns aus den Anzügen. Ich verzichtete auf mein Vorrecht, als Erster die Borddusche zu benutzen. Stattdessen lümmelte ich in einer Konturenliege und füllte meine Lungen mit Luft, die nicht nach Recycling-Mandela roch. Da das Schiff für eine Besatzung von maximal 12 Personen konzipiert war, kampierten jeweils 7 Leute im Freien, um die Lebenserhaltungssysteme zu schonen. Ich schickte dem 2. Schiff, das immer noch mehr als 6 Wochen entfernt war, einen Funkspruch, der in regelmäßigen Abständen automatisch wiederholt wurde. Darin teilte ich mit, dass wir wohl auf waren und abgeholt werden wollten. Ich war einigermaßen sicher, dass der Kreuzer über 7 freie Plätze verfügte, da die normale Crew für einen Kampfeinsatz aus nicht mehr als 3 Leuten bestand. Es tat gut, wieder umhergehen und sich unterhalten zu können. Ich hob für die Dauer unseres Planetenaufenthalts offiziell sämtliche militärischen Vorschriften und Gepflogenheiten auf. Einige der Überlebenden gehörten zu den Meuterern aus Brills Truppe, aber sie schienen mir keineswegs feindselig gesonnen. Wir machten ein wenig in Nostalgie und verglichen die diversen Epochen, die wir auf der Erde miterlebt hatten. Das wiederum führte zu Spekulationen, wie die 700 Jahre entfernte Zukunft aussehen mochte, in die wir zurückkehren würden. Niemand erwähnte die Tatsache, dass wir bestenfalls ein paar Monate Heimaturlaub haben würden, ehe man uns der nächsten Kampftruppe zuteilte. Das Rad, das sich endlos weiterdrehte. Das Rad. Eines Tages wollte Charlie wissen, aus welchem Land meine Vorfahren stammten, da er meinen Namen nirgends einordnen könne. Ich erklärte ihm, dass mein Name deshalb so komisch sei, weil meine Eltern in einem entscheidenden Moment kein Rechtschreiblexikon zur Hand gehabt hatten, dass er aber richtig buchstabiert noch komischer ausgesehen hätte. Ich schlug eine 1/2 Stunde damit tot, ihm die Zusammenhänge klarzumachen. Hier die Kurzfassung. Meine Eltern waren Hippies gewesen, eine Art Subkultur, die es seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert in Amerika da und dort gab. Sie lehnte den Materialismus ab und begeisterte sich für ein breites Spektrum der merkwürdigsten Ideen. Sie lebten mit einer Gruppe Gleichgesinnter in einer kleinen Landwirtschaftskommune. Als meine Mutter schwanger wurde, wollte sie auf gar keinen Fall so spießig sein und heiraten, denn das hätte damals bedeutet, dass die Frau den Namen des Mannes annehmen musste und folglich so etwas wie sein Eigentum wurde. Aber nachdem sie das Ereignis feuchtfröhlich gefeiert hatten, wurden sie sentimental und beschlossen, beide ihre bisherigen Namen abzulegen und gemeinsam einen neuen anzunehmen. Sie fuhren in die nächste Kreisstadt, stritten unterwegs die ganze Zeit, welcher Name das schönste Symbol für ihren Liebesbund sei. Ich schlitterte haarscharf an einem viel kürzeren Namen vorbei und einigten sich schließlich auf Mandala. Ein Mandala ist eine Art Kreis oder Rad, ein Symbol, das die Hippies einer fremden Religion entlehnt hatten und das den Kosmos Gott oder was auch immer darstellen sollte. Weder meine Mutter noch mein Vater konnten das Wort buchstabieren und der Standesbeamte schrieb es einfach so auf, wie es sich für ihn anhörte. William nannten sie mich nach einem reichen Onkel, der mir jedoch leider keinen einzigen Cent hinterließ. Die 6 Wochen vergingen einigermaßen angenehm. Wir führten lange Gespräche, lasen und ruhten uns aus. Dann landete das 2. Schiff und es hatte tatsächlich 9 freie Plätze. Wir verteilten die Leute so, dass hier wie dort jemand an Bord war, der mit der Navigation zurechtkam, falls bei der vorprogrammierten Sprungfolge etwas schief ging. Ich selbst wechselte auf das 2. Schiff, weil ich hoffte, das eine oder andere Buch zu finden, das ich noch nicht gelesen hatte. Meine Erwartungen wurden gründlich enttäuscht. Wir begaben uns in die Beschleunigungstanks und die 2 Schiffe starteten gleichzeitig. Am Ende verbrachten wir eine Menge Zeit freiwillig in den Tanks, nur um nicht ständig die gleichen Gesichter sehen zu müssen. Die zusätzlichen Beschleunigungsphasen brachten uns in 10 Monaten subjektiver Zeit nach Sterntor zurück. Für den hypothetischen, objektiven Betrachter waren es freilich 340 Jahre, minus 7 Monate. Bei unserem Anflug entdeckten wir hunderte von Kreuzern in Parkorbits um Sterntor. Ein schlechtes Zeichen. Bei diesem Abfertigungsrückstand konnten wir unseren Heimaturlaub vermutlich ganz abschreiben. Ich befürchtete ohnehin, dass sie mich eher vor ein Kriegsgericht stellen, als in Heimaturlaub schicken würden. Immerhin hatte ich 88% meiner Kompanie verloren. Viele von den Leuten allerdings dadurch, weil sie meinen Befehl kurz vor dem Erdbeben nicht ernst genommen und deshalb nicht augenblicklich reagiert hatten. Und wir waren auf Saat 138 genau da, wo wir angefangen hatten. Keine Taurier, aber auch kein Stützpunkt. Wir bekamen unsere Landeanweisungen und gingen direkt runter, ohne in eine Fähre umzusteigen. Am Raumhafen erwartete uns die nächste Überraschung. Es standen nicht nur Dutzende von Kreuzern herum, das hatten sie früher aus Angst vor direkten Angriffen auf Sterntor vermieden, sondern zudem zwei erbeutete Taurierschiffe. Wir selbst hatten es nie geschafft, eines der Dinger unversehrt in unseren Besitz zu bringen. Natürlich konnte man nicht ausschließen, dass wir irgendwann in den 7 Jahrhunderten einen entscheidenden Vorteil errungen hatten. Vielleicht befanden wir uns auf dem Weg zum Sieg. Wir gingen durch eine Luftschleuse mit dem Hinweisschild Rückkehrer. Nachdem der Druckausgleich hergestellt war und wir unsere Anzüge abgelegt hatten, brachte eine hübsche junge Frau einen Stapel mit Uniformen und erklärte in akzentfreiem Englisch, man erwarte uns nach dem Umziehen im Vortragssaal am Ende des linken Korridors. Die Uniform fühlte sich merkwürdig an, leicht und dennoch warm. Es war das erste Mal seit fast einem Jahr, dass ich etwas anderes als den Kampfanzug oder meine nackte Haut trug. Der Vortragssaal war für uns 22 Rückkehrer 100-mal zu groß. Die gleiche Frau, die uns die Uniformen gebracht hatte, stand im Mittelgang und bat uns, nach vorne durchzugehen. Das verwirrte mich. Ich hätte schwören können, dass sie vorhin im entgegengesetzten Korridor verschwunden war. Ich wusste es, denn der Anblick ihres wohlgeformten Hinterteils unter dem knappen Rock hatte mich fasziniert. Herrgott, vielleicht hatten sie inzwischen Materietransmitter oder Teleportation. Und sie hatte sich nur die paar Schritte ersparen wollen. Wir setzten uns, und gleich darauf betrat ein Mann das Podest. Er trug die gleiche schlichte Uniform wie wir, und die junge Frau hatte sich unter jedem Arm einen Stapel dicker Bücher geklemmt. Die Frau folgte ihm, ebenfalls mit Büchern beladen. Ich drehte mich um, und da stand sie, im Mittelgang, wie zuvor. Um die Verwirrung vollkommen zu machen, sah der Mann wie ein Zwillingsbruder der beiden aus. Der Mann legte seinen Stapel ab, nahm das oberste Buch in die Hand und räusperte sich. »Diese Bücher sollen Ihnen die Rückkehr erleichtern«, sagte er ebenfalls völlig akzentfrei. »Aber Sie müssen nicht lesen, wenn Sie nicht wollen.« »Sie müssen überhaupt nichts tun, was Sie nicht wollen, denn Sie sind freie Menschen. Der Krieg ist vorbei.« Ungläubiges Schweigen. »Wie Sie hier nachlesen können, ging der Krieg vor 221 Jahren zu Ende. Demgemäß schreiben wir heute das Jahr 220. Das entspricht in der alten Zeitrechnung dem Jahr 3438 nach Christus. Sie sind die letzte Rückkehrergruppe. Sobald Sie den Weiterflug antreten, räume auch ich Sterntor und zerstöre den Stützpunkt. Er existierte zuletzt nur noch als Auffanglager für die Kämpfer und als Mahnmal menschlicher Dummheit, als Monument unserer Schande. Sie können das alles selbst nachlesen. Seine Zerstörung wird ein reinigender Akt sein.« Er schwieg, und die Frau ergriff das Wort. »Ich bedauere, was Sie durchmachen mussten, und wäre froh, wenn ich sagen könnte, es sei für eine gute Sache gewesen. Aber nicht einmal diesen Trost kann ich Ihnen lassen. Selbst der Reichtum, den Sie durch Ihren ausstehenden Sold samt Zinsen und Zinseszinsen angesammelt haben, nützt Ihnen nichts, da wir die Geldwirtschaft ebenso abgeschafft haben wie die Systeme, in denen man Geld als Tauschmittel einsetzen könnte.« »Wie Sie inzwischen wohl erraten haben«, nahm der Mann den Faden wieder auf, »sind wir Klone eines einzigen Menschen. Vor etwa 250 Jahren war mein Name Khan. Nun lautet er schlicht Mensch. Ich hatte einen direkten Vorfahren in Ihrer Kompanie, einen gewissen Larry Khan. Es erfüllt mich mit Trauer, dass er nicht unter den Heimkehrern ist. Ich bestehe aus mehr als 10 Milliarden Individuen, habe aber nur ein Bewusstsein«, fuhr die Frau fort. »Nachdem Sie diese Bücher gelesen haben, werde ich versuchen, das näher zu erläutern. Ich weiß, dass es nicht leicht zu begreifen ist. Da ich das perfekte Modell bin, kommen die Menschen nicht mehr auf natürliche Weise zur Welt. Wenn jemand stirbt, wird er ersetzt. Es gibt allerdings einige Planeten, auf denen Menschen noch wie früher gezeugt und geboren werden. Wenn Ihnen die neue Gesellschaft zu fremd ist, können Sie sich auf einer dieser Welten niederlassen. Wenn Sie sich für die natürliche Fortpflanzung entscheiden, ist das Ihre Sache. Viele Veteranen bitten darum, heterosexuell umgepolt zu werden, damit sie sich auf jenen anderen Planeten besser zurechtfinden. Dieser Wunsch lässt sich ohne weiteres erfüllen. Zerbrecht euch darüber nicht den Kopf, besorgt mir lieber ein Flugticket. Sie werden hier auf Sterntor 10 Tage lang meine Gäste sein, sagte der Mann. Danach können Sie entscheiden, auf welche Welt wir Sie bringen sollen. Lesen Sie inzwischen dieses Buch und zögern Sie nicht, Fragen zu stellen oder Wünsche zu äußern. Ich bin dazu da, Ihnen die Eingewöhnung zu erleichtern. Beide erhoben sich und verließen das Podest. Charlie saß neben mir. Unglaublich, sagte er. Sie lassen, Sie ermutigen die Leute dazu, wieder damit anzufangen? Gemischte Paare? Das Klongeschöpf, das im Mittelgang gestanden hatte, antwortete, ehe ich mir eine einigermaßen mitfühlende und heuchlerische Erwiderung zurechtlegen konnte. »Damit soll Ihre Gesellschaft keineswegs abgewertet werden«, erklärte sie. Offenbar merkte sie nicht, dass er die Geschichte etwas persönlicher nahm. »Ich sehe darin vielmehr eine notwendige eugenische Sicherheitsmaßnahme. Ich habe zwar keine Beweise dafür, dass es falsch wäre, ein ideales Menschenmodell zu klonen. Sollte sich jedoch herausstellen, dass diese Entwicklung ein Fehler war, besitzen wir einen großen genetischen Pool, mit dem wir einen Neuanfang wagen können.« Sie klopfte ihm auf die Schulter. »Natürlich müssen Sie nicht auf einen dieser Zuchtplaneten gehen. Sie können auf einem meiner Planeten bleiben. Ich mache keinen Unterschied zwischen heterosexuellen und homosexuellen Beziehungen.« Sie betrat das Podest und hielt uns einen Vortrag darüber, wo wir während unseres Sterntoraufenthalts schlafen und essen würden. »Ich habe noch nie im Leben einen Computer angemacht«, murmelte Charlie. Der 1143-jährige Krieg hatte unter falschen Voraussetzungen begonnen und war nur deshalb so lange fortgesetzt worden, weil die beiden Spezies keine Verständigungsbasis fanden. Als diese Hürde endlich überwunden war, lautete die erste Frage, »Warum habt ihr damit angefangen?« und die erste Antwort, »Wir doch nicht.« Die Taurier hatten seit Jahrtausenden keine Kriege mehr geführt und zu Beginn des 24. Jahrhunderts hatte auch die Menschheit erste Anstalten getroffen, diese Einrichtung abzuschaffen. Aber die alten Soldaten hingen immer noch herum und viele von ihnen in Machtpositionen. Die Unas, die den neu entdeckten Kollapsarsprung zur Erforschung und Kolonisierung des interstellaren Raums nutzen wollte, befand sich praktisch in ihrer Hand. Viele der frühen Schiffe verschwanden durch Missgeschicke oder Unfälle. Die Ex-Militärs waren misstrauisch. Sie bewaffneten die Kolonistenschiffe und als sie zum ersten Mal einem Taurierschiff begegneten, zerstörten sie es. Dann polierten sie ihre alten Tapferkeitsmedaillen und Verdienstorden und der Rest wurde Geschichte. Natürlich konnte man den Militärs nicht die Alleinschuld geben. Das von ihnen vorgelegte Beweismaterial, das die Taurier für die früheren Schiffs- und Menschenverluste verantwortlich machte, war lächerlich dünn. Aber die wenigen Leute, die das anprangerten, fanden kein Gehör. Tatsache war, dass die Wirtschaft der Erde einen Krieg brauchte und dieser Krieg war geradezu ideal. Er sorgte für ein schönes Loch, in das man scheffelweise Geld schütten konnte, und er einigte die Menschheit, anstatt sie wie bisher zu entzweien. Den Tauriern blieb keine Wahl, als das Kriegshandwerk noch einmal zu erlernen. Sie brachten es allerdings nie zur Meisterschaft darin und hätten den Kampf gegen die Menschheit letzten Endes wohl verloren. Die Taurier, so stand es in dem Buch, konnten mit den Menschen zu keiner Verständigung kommen, weil ihnen der Begriff des Individuums fehlte. Sie waren seit Jahrmillionen natürliche Klone. Als dann die Schiffe der Erde nicht mehr von Männern und Frauen bemannt wurden, sondern von dem Menschen Typ Khan, konnte erstmals ein Kontakt hergestellt werden. Das Buch enthielt nur die nüchternen Fakten. Ich fragte einen Menschen, was denn so Besonderes an der Klon-zu-Klon-Kommunikation sei, und er entgegnete, das könnte ich a priori nicht verstehen. Es gäbe keine Worte dafür, und selbst wenn es Worte dafür gäbe, wäre mein Verstand nicht in der Lage, das Konzept zu erfassen. Schön. Das klang ein wenig nach Ausrede, aber ich beschloss, es so hinzunehmen. Ich hätte sogar hingenommen, dass oben unten war, wenn es bedeutete, dass der Krieg zu Ende war. Der Mensch war ein äußerst rücksichtsvolles Wesen. Er machte sich eigens für uns 22 die Mühe, ein kleines Restaurant mit Bar wieder in Betrieb zu nehmen und rund um die Uhr geöffnet zu halten. Ich sah niemals einen Menschen, den Menschen, essen oder trinken. Vielleicht hatte er eine Möglichkeit gefunden, auch das zu umgehen. Eines Abends saß ich dort bei einem Glas Bier und las in dem Buch, als Charlie hereinkam und sich zu mir setzte. Ohne Einleitung erklärte er: »Also, ich werde es versuchen.« »Was versuchen?« »Naja, das mit den Frauen. Hetero.« Er schüttelte sich. »Tut mir leid, aber irgendwie empfinde ich es immer noch als unappetitlich.« Er tätschelte mir zerstreut die Hand. »Aber die einzig andere Möglichkeit... Oh. Haben Sie das schon mal ausprobiert?« »Nein.« Der Mensch in weiblicher Form war eine Augenweide, aber etwa im gleichen Sinn wie ein Gemälde oder eine Skulptur. Ich konnte keine echte Frau darin erblicken. »Ach, dann lassen Sie es lieber.« Er ging nicht näher darauf ein. »Außerdem sagen Sie, sagt er, sagt sie, sagt es, dass Sie mich wieder zurückverwandeln können, wenn es mir nicht gefällt.« »Es wird Ihnen gefallen, Charlie.« »Klar, das sagen die auch.« Er bestellte sich einen harten Drink. »Kommt mir bloß so unnatürlich vor. Aber wenn ich diese Umwandlung schon mitmache, da wollte ich Sie fragen, ob wir nicht zusammen auf einen Planeten gehen könnten.« »Das wäre klasse.« Ich meinte es ernst. »Haben Sie schon etwas Bestimmtes ins Auge gefasst?« »Mir ist alles recht, verdammt nochmal. Ich will nur weg von hier.« »Ich frage mich, ob es auf Heaven noch so ist wie früher.« »Nein.« Charlie wies mit dem Daumen zum Barkeeper hinüber. »Er kommt von dort.« Ja, sicher gibt's eine Liste der Planeten, die in Frage kommen.« Ein Mensch kam in die Bar und schob einen Aktenwagen vor sich her. »Major Mandela? Hauptmann Moore?« »Ja, das sind wir«, erklärte Charlie. »Ich bringe Ihnen Ihre Personalakten. Sie wurden auf Papier ausgedruckt, nachdem Ihre Kampfgruppe die einzige war, die sich noch draußen befand. Es wäre unpraktisch gewesen, die elektronische Anlage wegen einer Handvoll Daten weiterlaufen zu lassen.« Sie kamen jeder Frage zuvor, selbst wenn man sie gar nicht stellen wollte. Meine Akte war mindestens 5-mal so dick wie die von Charlie. Wahrscheinlich dicker als jede andere, denn ich schien der Einzige zu sein, der den gesamten Krieg lebend überstanden hatte. Arme Mary Gay. »Ich bin ja mal gespannt auf die Beurteilung von Stott.« Ich schlug die Mappe ganz vorne auf. An die Innenseite des Aktendeckels war ein kleines Blatt Papier geheftet. Im Gegensatz zu den anderen blütenweißen Schriftstücken wirkte es uralt, vergilbt und an den Rändern etwas brüchig. Die Handschrift war mir vertraut, mehr als vertraut, selbst nach so langer Zeit. Das Datum lag mehr als 250 Jahre zurück. Ich kämpfte gegen die Tränen an, die mir in den Augen brannten. Natürlich gab es keinen triftigen Grund zu der Annahme, dass sie noch am Leben sein könnte. Aber ich hatte auch nicht mit Bestimmtheit gewusst, dass sie tot war. Nicht, bis ich dieses Datum sah. »William, was zum...« »Lassen Sie mich, Charlie. Es ist gleich vorbei.« Ich wischte mir die Augen und klappte die Mappe zu. Am besten war es, wenn ich die verdammte Nachricht gar nicht erst las. Wer im Begriff steht, ein neues Leben zu beginnen, sollte die Geister der Vergangenheit ruhen lassen. Aber selbst eine Botschaft aus dem Grab war eine Art Kontaktaufnahme. Ich schlug die Akte wieder auf. 11. Oktober 3178. »William, alles Folgende steht auch in deiner Personalakte. Aber wie ich dich kenne, wirfst du sie vielleicht ungelesen weg. Deshalb habe ich dafür gesorgt, dass du zumindest diese Nachricht erhältst. Du siehst, ich habe den Feldzug überlebt. Vielleicht schaffst du die Heimkehr ebenfalls. Wenn ja, dann komm zu mir. Ich weiß aus den Akten, dass du auf Saat 138 bist und in frühestens 200 Jahren zurückkommen wirst. Kein Problem. Ich begebe mich auf eine Welt, die sie Mittelfinger nennen. Das ist der 5. Planet von Mizar. Du kannst mit 2 Simultansprüngen draußen sein, in 10 Monaten subjektiver Zeit. Mittelfinger ist eine Art Oase für Heteros, im offiziellen Sprachgebrauch ein eugenisches Testgelände. Doch das nur nebenbei. Es hat meine ganzen Ersparnisse und die von 5 anderen Veteranen gekostet, der UNAS einen kleinen Kreuzer abzuschachern und ihn als eine Art Zeitmaschine auszurüsten. Nun befinde ich mich auf einer relativistischen Raumfähre und warte auf dich. Sie liegt 5 Lichtjahre weit hinaus und kehrt dann im Blitztempo nach Mittelfinger zurück. Alle 10 Jahre subjektiver Zeit werde ich etwa 1 Monat älter. Wenn du also planmäßig eintriffst und gleich hierher fliegst, bin ich bei deiner Ankunft 28. Beeil dich. Ich habe nie einen anderen gefunden und will auch keinen anderen. Es ist mir egal, ob du 90 oder 30 Jahre alt bist. Wenn ich nicht mehr deine Geliebte sein kann, werde ich eben deine Pflegerin sein. Mary Gay. Hey, Barkeeper! Ja, Major? Kennen Sie einen Planeten namens Mittelfinger? Gibt es den noch? Klar. Wo sollte er denn hingekommen sein? Logischer Einwand. Sehr angenehme Gegend. Ein Gartenplanet. Manchen Leuten allerdings zu langweilig. Was soll das alles, William? Wollte Charlie wissen. Ich reichte dem Barkeeper mein leeres Glas. Ich habe soeben herausgefunden, auf welcher Welt wir uns niederlassen werden. Epilog. Aus Die neue Stimme, Paxton, Mittelfinger, 24.6. 14. Februar 3443. Freudiges Ereignis bei Veteranen. Letzten Freitag brachte Mary Gay Potter Mandela, 24 Post Road, Paxton, einen gesunden Jungen von 3,1 Kilogramm zur Welt. Die Mutter gibt an, im Jahre 2277 geboren und somit die zweitälteste Bewohnerin von Mittelfinger zu sein. Sie nahm an den meisten Feldzügen des ewigen Krieges teil und wartete anschließend 261 Jahre lang in der Zeitfähre auf die Rückkehr ihres einstigen und heutigen Lebensgefährten. Das Baby, das noch keinen Namen hat, wurde zu Hause geboren mit dem Beistand von Dr. Diana Elsaver Moore, einer Freundin der Familie.